Der Einfluss des Tugendterrors auf die Meinungsfreiheit. Politische Korrektheit erwächst aus dem Grundimpuls, Einstellungen und Werthaltungen zu ächten, die man als moralisch verwerflich oder gesellschaftsschädlich empfindet. Aber politische Korrektheit überdehnt, indem sie verabsolutiert. Wo sie die Legitimität unterschiedlicher Werthaltungen und Fragestellungen im Übermaß einschränkt, gleitet politische Korrektheit ab in Meinungsenge, ja sogar Meinungsterror. Die Meinungsenge zeigt sich darin, dass bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Interpretationsmöglichkeiten empirischer Fakten ausgeklammert oder gar nicht erst zugelassen werden. Der Meinungsterror beginnt dort, wo diejenigen, die nach den jeweils geltenden Maßstäben der politischen Korrektheit die falschen Fragen stellen oder die falschen Antworten geben, lächerlich gemacht, gezielt missverstanden oder moralisch abqualifiziert werden. So wird aus dem Diktat der politischen Korrektheit leicht ein neues Spießertum. In drei Fällen wütete im Deutschland der 80er und 90er Jahre der Furor der politischen Korrektheit besonders schlimm. Und es ist kein Zufall, dass alle drei mit dem Holocaust zu tun hatten. Ein Aufsatz des Historikers Ernst Nolte in der FAZ vom 6. Juni 1986 löste den sogenannten Historikerstreit aus. Dabei rückte Nolte den Faschismus, Nationalsozialismus und Bolschewismus in ein enges Entsprechungsverhältnis. Ernst Nolte vertrat Thesen, die man zu Recht als teilweise fragwürdig und teilweise unhaltbar betrachten konnte. Die über den sachlichen Widerspruch hinausgehenden Angriffe gegen ihn verloren jedoch jedes Maß und bewirken bis heute seine weitgehende Isolation und Ächtung. Der Bundestagspräsident Philipp Jenninger musste sein Amt aufgeben, weil er in einer Rede am 10. November 1988 zum Gedenken an die Reichspogromnacht, deren Text für sich betrachtet nicht wirklich angreifbar war, seine Distanz zum Inhalt dessen, was er in erlebter Rede wiedergab, nicht ausreichend deutlich gemacht hatte. Der Schriftsteller Martin Walser hatte am 11. Oktober 1998 in einer Rede beim Friedenspreis des deutschen Buchhandels gesagt, Zitat, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Zitat Ende. Er sprach damit eine besondere Eigenart des politischen Diskurses in Deutschland an und musste ungeheure Diffamierungen über sich ergehen lassen. Gewaltbereite Demonstranten, gegen die niemand einschritt, machten es ihm jahrelang unmöglich, an deutschen Universitäten aufzutreten. Im Frühling 2011 erschien eine Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung. In einer repräsentativen Studie mit jeweils 1000 Befragten waren in 8 europäischen Ländern Einstellungen zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit und Homophobie abgefragt worden. Bei 4 Fragenkomplexen gab es nennenswerte Abweichungen zwischen den Ländern. Bei Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit dagegen waren die Ergebnisse recht homogen. Die Autoren interpretieren aber den Umstand, dass sich in allen Ländern rund 50% der Befragten negativ äußerten, nicht als Ausdruck einer europaweit recht ähnlichen Problemlage in Bezug auf Zuwanderer und Muslime, sondern folgern, dass sich die 8 Länder in der Verbreitung fremdenfeindlicher oder islamfeindlicher Vorurteile nur gering unterscheiden. Die Autoren wussten offenbar schon vor ihrer Untersuchung, dass es sich nur um Vorurteile handeln könne. Je höher der Anteil negativer Urteile, desto größer ist nach ihrer Meinung die Unaufgeklärtheit der Gesellschaft. Dieselben Autoren halten die Mehrheit der Menschen der 8 Länder für sexistisch, weil deutlich über 50% der Befragten meinten, Frauen sollten ihre Rolle als Ehefrau und Mutter ernster nehmen. Vielleicht wäre ja ein ähnliches Ergebnis herausgekommen, wenn die Umfrage auch erhoben hätte, ob die Männer ihre Rolle als Ehemänner oder Väter wieder ernster nehmen sollten. Das wurde aber nicht gefragt. Es kam den Autoren offenbar nicht in den Sinn, dass die Befragten vielleicht nur ihrer Sorge über hohe Scheidungsraten, Kinderarmut und Kindesvernachlässigung Ausdruck gaben. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, das illustriert, im Bannkreis der politischen Korrektheit gibt die Wahl der Fragestellung die Grenzen der Erkenntnis bereits vor. und beschränkt zugleich das Interpretationsraster denkbarer Antworten. Der Furor der politischen Korrektheit trifft in der erwähnten Studie zunächst die deutsche Sprache. Die Studie spricht über Vorurteile gegen EinwandererInnen, Juden, Jüdinnen, Schwarze, MuslimInnen. Sie ermahnt AkteurInnen, MeinungsmacherInnen und bedauert AußenseiterInnen in Europa, die AdressatInnen von Menschenfeindlichkeit. Ganz sicher haben es die AutorInnen bedauert, dass die deutsche Sprache es beim besten Willen nicht zulässt, von SchwarzInnen zu reden. Natürlich steht für die AutorInnen fest, dass die erwähnten Menschen, warum eigentlich nicht MenschInnen, Zitat, nach wie vor aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden, wenn es um gleiche Chancen beim Zugang und der Teilhabe zu beispielsweise Bildung, Gesundheit, Wohnen oder Arbeit geht. Zitat Ende. Dass Frauen länger leben als Männer und mittlerweile auch die besseren Bildungsabschlüsse haben, dass Homosexuelle im Durchschnitt gebildeter sind, besser verdienen und beruflich erfolgreicher sind als Heterosexuelle, dass Inder, Chinesen und Vietnamesen im Bildungssystem erfolgreicher sind als Einheimische und auch höhere Erwerbsquoten haben, all das geht unter in einem undifferenzierten Gejammer über angebliche Diskriminierung. Das Problem für die AutorInnen ist allein die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Jemand, der meint, Frauen sollten ihre Rolle als Ehefrauen und Mütter ernster nehmen, also 53% der Deutschen, wird nach diesem Raster genauso der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zugeordnet wie jemand, der gleichgeschlechtliche Ehen nicht für eine gute Sache hält, also 88% aller Polen und 17% aller Niederländer. Die AutorInnen sind der Meinung, Zitat, dass Vorurteile, Stereotype und diskriminierende Mentalitätsbestände in einzelnen Ländern die Demokratie gefährden oder sogar zersetzen und halten die Ergebnisse der vorliegenden Publikation für einen sowohl aufschlussreichen als auch besorgniserregenden Lagebericht. Zitat Ende. Wo bleibt da die Wirklichkeit? Die Weimarer Demokratie ist bestimmt nicht daran gescheitert, dass die Mehrheit der Deutschen der Meinung war, Frauen sollten ihre Rollen als Ehefrauen und Mütter ernster nehmen und die Demokratiebewegung von Solidarność gegen die kommunistische Diktatur wurde nicht dadurch behindert, dass knapp 90% der Polen nicht finden, dass gleichgeschlechtliche Ehen eine gute Sache sind. Grundsätzlich ist es ja ein ehrenwerter Impuls, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu vermeiden. Dies ist allerdings nicht das zentrale Problem, zum Beispiel bei der Erhöhung der Bildungsneigung muslimischer Migranten oder der Bekämpfung von Zwangsheiraten. Wer die wirkliche Welt und ihre Probleme ausschließlich oder vorwiegend durch die Brille eines Codes der politischen Korrektheit betrachtet, der klammert zahlreiche Fragen systematisch aus oder verneint ihre Berechtigung. Er vergibt die Möglichkeit, die Welt realistisch zu erklären, und verpasst wesentliche Ansatzpunkte für politisches Handeln. Ein zu straffes Korsett an politischer Korrektheit verengt den Kreis an Fragestellungen, den man ohne Furcht vor politischen Sanktionen aufwerfen, und er verengt den Kreis der Antworten, die man geben darf. Beides behindert die gesellschaftliche Diskussion und beeinträchtigt die Lösungskapazität für politische Probleme. Gesellschaften, die ihr Meinungsspektrum zu eng fassen, gefährden ihre Reformfähigkeit. Die Verwalter der politischen Korrektheit in Deutschland sind vor allem die Sinnstifter in den Medien, unterstützt durch Kronzeugen aus den Geisteswissenschaften, die bei Bedarf zu Hilfe eilen, mit der politischen Klasse als großenteils willfährigem Resonanzboden. Vielen Zugschaffnern hatte ich in den Monaten nach dem Erscheinen von »Deutschland schafft sich ab« Autogramme gegeben. Im Januar 2011 setzte sich im Zug eine jüngere Schaffnerin zu mir, bat mich um ein Autogramm, um es in ihr Buch einzukleben, und während ich schrieb, bemerkte sie still, was Sie alles leiden müssen, nur weil Sie sagen, was wir alle denken. Ich sagte nichts. Später dachte ich darüber nach. Als Opferlamm war ich mir eigentlich gar nicht vorgekommen. Die Schaffnerin sah ja nicht die gewaltige Zustimmung, die mir vielerorts entgegenschlug. Sie sah nicht die Anerkennung, die mir zuteil wurde. Sie sah die Häme, die in vielen Medien über mich ausgeschüttet wurde. Sie sah die hasserfüllten Kommentare, den Versuch, mich nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch in meine Integrität zu treffen. Und weshalb das alles? Sicherlich nicht wegen meiner Tabellen und Fußnoten. Ich hatte Fragen aufgeworfen und Hypothesen aufgestellt, die jene, die den skizzierten Code der politischen Korrektheit in Deutschland verinnerlicht hatten, offenbar als skandalös empfanden, und zwar als umso skandalöser, je stringenter die Logik meines Arguments und je klarer die zitierten Fakten waren. Zu den offenbar besonders skandalösen Feststellungen zählten folgende: Intelligenz ist teilweise erblich. Dass intelligentere Eltern weniger Kinder bekommen, ist deshalb ein gesellschaftliches Problem. Bildung kann angeborene Begabungsunterschiede nur teilweise ausgleichen. Zuwanderergruppen unterscheiden sich voneinander strukturell in ihrer Bildungsneigung und ihrem Integrationswillen. Der islamische religiöse Hintergrund ist vielfach ein Integrationshindernis. Es wäre bedauerlich, sollten die Deutschen wegen ihrer geringen Kinderzahl in wenigen Generationen aussterben. Die nationale Eigenart der Völker in Europa ist erhaltenswert. Es wäre bedauerlich, sollten deutsche Kultur und deutsche Sprache mit der Zeit verschwinden. Für die politisch Korrekten half offenbar nur eines: sich ja nicht mit den konkreten Inhalten meiner Analysen auseinandersetzen, dabei könnte sich ja ergeben, dass Argumente fehlen, stattdessen aber Vorwürfe erheben, die mit den Inhalten des Buches gar nichts zu tun haben. Bei der Auseinandersetzung mit mir und meinem Buch haben die Diffamierung, das sachliche Desinteresse und das gezielte Missverständnis bei vielen Medien nach wie vor Konjunktur. Als ich mein Buch veröffentlichte und der Empörungssturm über mich hereinbrach, war ich in der Endphase meiner beruflichen Laufbahn, strebte kein weiteres Amt mehr an und hatte eine sichere Altersversorgung. Nur eine Minderheit in Deutschland ist so abgesichert. Die Mehrheit braucht ihren Broterwerb und viele hoffen auf weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Das wollen die meisten nicht durch eine übermäßige Inanspruchnahme des Rechts auf freie Meinungsäußerung aufs Spiel setzen. So ist die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht nur in Deutschland. Es ist den meisten Menschen aber auch, unabhängig von objektiven Bedrohungsängsten, zutiefst zuwider und trifft auf ihre instinktive Abwehr, sich außerhalb des Mainstreams jener Meinungen zu bewegen, in deren Bandbreite man unauffällig mitschwimmen kann. Dies gilt auch für die Medienklasse und die Klasse der Politiker. Manchmal könnte man sogar den Eindruck haben, dass die Bandbreite der im Sinne der politischen Korrektheit als akzeptabel geltenden Meinungen eher abgenommen hat. Und besonders stromlinienförmig kommen mir dabei die mittleren und die jüngeren Jahrgänge vor. Paradoxerweise haben die Jahrzehnte des Wohlstands und der freiheitlichen Demokratie weniger den persönlichen Mut als das Desinteresse, die Anpassungsbereitschaft und das Streben nach Unauffälligkeit genährt. Das wäre nicht gut. Mit der Freiheit ist das nämlich so eine Sache. Sie floriert nur dort, wo sie auch in Anspruch genommen wird. Wo die Bandbreite der Meinungsfreiheit im öffentlichen Diskurs nicht genutzt wird, wird auch der Pfad der künftig nutzbaren Meinungsfreiheit allmählich schmaler. Meinungsfreiheit ist wie ein Muskel am Gesellschaftskörper. Was nicht bewegt wird, atrophiert. Und wer seine Muskeln nicht regelmäßig streckt, muss wissen, dass der künftige Bewegungsradius sinkt.